sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im Oktober wollen wir beginnen mit einem Artikel von Tedopolis über die EU-Flüchtlingsabwehr. Dann wollen wir nach Syrien schauen zu einem Artikel aus der GWR, experimentelle Destabilisierung, der Krieg in Syrien. Ehe wir ebenfalls mit der GWR einen anarchistischen Blick auf den syrischen Widerstand werfen werden. Nach der Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa zum 3. Oktober, bei der fast 400 Menschen, die aus Eritrea und Somalia geflohen sind, gestorben sind, gibt es unter anderem einen Aufruf von Nichtregierungsorganisationen, der lautet Horizonte Korridore öffnen. Und nun gab es ein Treffen der Innenminister, der europäischen Innenminister. Und hier ist natürlich die Frage, was ist dabei herausgekommen? Und hierzu gibt es auf Tedopolis einen Artikel, den wir euch jetzt zu Gehör bringen wollen. EU will Flüchtlinge weiter abwehren. Besonders die deutsche Politik zeigt sich sehr zufrieden mit der Politik, die sich nicht an Unterstützung orientierte, sondern an der Bekämpfung. Mit Protesten wurde der EU-Kommissionspräsident Barroso auf der italienischen Insel Lampedusa empfangen. Antirassistische Gruppen und Flüchtlingsinitiativen hielten Schilder hoch und riefen Schande, Schande. Damit machten sie die EU-Flüchtlingspolitik für den Tod von bis zu 300 Menschen verantwortlich, die in der Nacht zum 3. Oktober in unmittelbarer Nähe der Insel ums Leben kamen. Sie ertranken oder starben durch Feuer. Ein großer Teil der Toten konnte noch nicht geborgen werden. Nach Berichten von Überlebenden hatten die Bootsinsassen versucht, mit einem Feuer auf sich aufmerksam zu machen. Dabei geriet das völlig überfüllte Boot in Brand. Ein Teil der Flüchtlinge ertrank im Mittelmeer. Anderen gelang es nicht mehr, das Boot zu verlassen. Mehrere Überlebende berichten, dass die Flüchtlinge stundenlang in dem überfüllten Boot ausgeharrt hatten, das wegen eines Motorschadens manövrierunfähig geworden war. Dabei seien mehrere Schiffe vorbeigefahren, hätten aber auf die Signale der Flüchtlinge nicht reagiert, wenn Hilfe eine Straftat wird. Ein wichtiger Grund war sicher auch, dass sich in Italien strafbar macht, wer Flüchtlingen beim Transport ins Land hilft. Dieses Gesetz, das italienische und tunesische Fischer in Untersuchungshaft brachte und oft genug den Verlust ihrer Existenzgrundlage bedeutete, wurde federführend von der rechtspopulistischen Liga Nord und den Postfaschisten erarbeitet und wird nach den Namen ihrer damaligen Führungspersonen Fini-Bossi-Gesetz genannt. Nun mag es eine italienische Besonderheit sein, dass ein Rechtspopulist, der schon mal darüber nachdachte, Flüchtlingsboote im Meer zu versenken, und ein Ex-Faschist Namensgeber für ein Gesetz zur Flüchtlingsabwehr sind, während ihre Epigonen in vielen europäischen Ländern den Kampf gegen Flüchtlinge noch auf der Straße austragen. Doch auch in anderen EU-Ländern können Menschen bestraft werden, die Flüchtlinge aus Gefahrenlagen retten. So wurden in Sachsen Taxifahrer kriminalisiert, die Flüchtlinge von der tschechischen Grenze aus beförderten, obwohl sie zahlende Kunden wie alle anderen waren. Dass mit solchen Bestimmungen rassistische Ausgrenzung erzeugt und verstärkt wird, die in den Sonntagsreden von Politikern dann auch mal bedauert werden, wird dabei billigend in Kauf genommen. EU-Innenministerkonferenz. Thema vertagt. EU-Parlament will European Border Surveillance System beschließen. Daher waren die Protestierenden in Lampedusa mit ihren Protesten bei Barroso an der richtigen Adresse, zumal die EU-Innenministerkonferenz in Luxemburg unter dem Eindruck des Massentodes im Mittelmeer sich nicht auf eine Änderung der Flüchtlingspolitik verständigt hat. Stattdessen wurde das Thema vertagt und eine Arbeitsgruppe geschaffen, die sich weiterhin mit der Flüchtlingsproblematik befassen will. Kritiker monieren, dass in dieser Zeit weiterhin Menschen die gefahrvollen Routen über das Mittelmeer nehmen und sterben werden. Dazu ist den Innenministern nur eingefallen, die Abschottungspolitik noch zu erweitern. So forderte EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström auf der Konferenz eine große Frontex-Operation im gesamten Mittelmeer von Zypern bis Spanien, die als Seenotrettung ausgegeben wird. In Wirklichkeit aber dazu dienen soll, die Menschen davon abzuschrecken, die Flucht überhaupt zu wagen. In den nächsten Tagen will das EU-Parlament das European Border Surveillance System beschließen, mit dem die EU ab 2014 alle Systeme zur Grenzkontrolle technisch vereinheitlichen und zusammenschalten will. Koordiniert von der EU-Agentur Frontex sollen die Grenzschützer der Mitgliedstaaten künftig direkte Informationen austauschen. Auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse sollen helfen, Personen ohne Ausweispapiere aufzuspüren. Der Verteilerschlüssel. Es geht also auch hier keineswegs um Unterstützung, sondern um Bekämpfung der Geflüchteten. Besonders die deutsche Politik zeigt sich sehr zufrieden mit dieser Orientierung. Die bestehenden Regeln zur Aufnahme von Flüchtlingen bleiben selbstverständlich unverändert, betont CSU-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich in Luxemburg. Dabei steht vor allem der Verteilerschlüssel der Flüchtlinge auf die EU-Länder schon lange in der Kritik, denn nach der bisher geltenden Dublin-II-Verordnung ist der Staat für die Flüchtlinge zuständig, in dem sie als erstes EU-Gebiet betreten. Dadurch wird die Verantwortung auf Länder wie Italien, Griechenland abgeschoben, die von Afrika und Asien mit dem Schiff erreichbar sind. Deutschland und andere zentraleuropäische Länder hingegen verhindern jede Änderung, weil durch diese Regelung Flüchtlinge aus ihren Ländern ferngehalten werden. Als Italien an ihrer Küste gestrandeten Menschen Pässe für den EU-Raum gab, hagelte es massive Proteste aus Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten. Dabei hat die italienische Regierung aus sicher eigennützigen Gründen den Betroffenen eine Freizügigkeit gewährt, die sie sonst im EU-Raum nicht haben. Bei der Debatte über den Verteilerschlüssel wird in der Regel nicht berücksichtigt, wohin die Menschen selber wollen. Viele haben Verwandte und Freunde in bestimmten Ländern und würden auch gerne dort leben, aber typisch für die Debatte, die Flüchtlinge werden nicht als handelnde Subjekte, sondern als Last und Bedrohung wahrgenommen. Feindbild Schlepper. Das hat sich auch auf der EU-Innenministerkonferenz noch einmal bestätigt. Selbst unter dem Eindruck der vielen Toten vor Lampedusa geht es den Innenministern weiter um die Bekämpfung der Flüchtlinge. Es wird von Politikern ein Bild von verantwortungslosen Schleppern gezeichnet, die aus Gewinnstreben Menschenleben in Gefahr bringen. Dass es die gar nicht geben würde, wenn es für die Menschen gefahrlose Möglichkeiten gäbe, nach Europa zu reisen, wird dabei ausgeblendet. Mittlerweile haben zahlreiche Nichtregierungsorganisationen einen Aufruf gestartet, humanitäre Korridore zu öffnen, mit denen Menschen aus Krisengebieten gefahrlos nach Europa reisen können. Zitat: Gerade weil Europa in der Lage ist, seine Souveränität bis ins Innere des afrikanischen Kontinents zu projizieren und seine Grenzen auszuweiten, dort Abschiebezentren zu finanzieren, zu patrouillieren und abzuweisen, hat es die Pflicht, angesichts der anhaltenden Forderungen nach Hilfe dafür zu sorgen, dass Menschen, die Europa zu erreichen versuchen, den Tod zu entgehen, auf dem Weg dorthin nicht zu Tode kommen. Zitat Ende. Die Initiatoren sind sich auch der Gefahr bewusst, die darin besteht, dass die humanitäre Initiative in ein Instrument der Flüchtlingsabwehr umgewandelt werden kann. Schon Otto Schily regte als Bundesinnenminister an, die Asylverfahren in Nordafrika abzuwickeln und die Menschen erst gar nicht in den EU-Raum gelangen zu lassen. Schließlich bräuchte man sie dann nicht mehr abzuschieben und auch die kritische Öffentlichkeit wäre schwerer zu mobilisieren. Dass aus ökonomischen Gründen die europäischen Eliten schon lange darüber nachdenken, wie sich Fachkräfte aus Afrika und Asien anwerben können, ist kein Widerspruch zu der Politik der Flüchtlingsabwehr. In den USA ist es schon lange Praxis, gut ausgebildete Menschen aus Zentral- und Südamerika als Billigarbeitskräfte einzusetzen und gleichzeitig die Grenzregime zu Mexiko immer mehr aufzurüsten. Der Sozialwissenschaftler Arian Schiffer-Naseri schreibt in einem Kommentar zu dem Massensterben im Mittelmeer: Die Toten bezeugen nicht das Scheitern der europäischen Flüchtlingspolitik, wie dies deutsche Flüchtlingsorganisationen in ihrer grenzenlosen Staatstreue postulieren, sondern sie sind Ausdruck erfolgreicher Grenzsicherung. Auch die Betroffenheitsbekundungen sind für ihn kein Indiz für eine Empathie mit den Opfern. Scham und Trauer gelten den Ansehen des europäischen Staatenbündnisses, seiner Machthaber und seiner Werte. Angesichts von überdurchschnittlich vielen Grenztoten geht es Presse und Politik um die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit jener Werte, in deren Name von Afghanistan bis Mali Krieg geführt wird. Die Ergebnisse der EU-Innenministerkonferenz scheinen ihm recht zu geben. Kleine Ergänzung: Am 7. Oktober haben die italienischen und libyschen Grenzpolizeien sowie zugehörige weitere Grenzüberwachungsbehörden ein Übereinkommen abgeschlossen. Demnach werden ab sofort in einer 3-Meilen-Zone vor Libyen 3000 libysche Grenzpolizisten patrouillieren. Diese werden dann überwacht durch italienische Grenzpolizei und eingesetzt werden alle Patrouillenschiffe, die Italien im nordafrikanischen Land seit 2009 geliefert hat und eben unter anderem unter Gaddafi. Und dies ist eben ja die italienisch-europäische Antwort auf die, auf die Flüchtlingskatastrophe, auf das Sterben von 363 Menschen in der Nacht zum 3. Oktober. Also somalische und eritreische Menschen waren vor allem an Bord dieses Schiffes. Und höchstwahrscheinlich werden dann in Libyen wieder die Flüchtlinge in inhumanen Lagern, die von der EU finanziert wurden und wahrscheinlich dann auch wieder werden, interniert. Und mehr Infos hierzu findet ihr unter FFM, also Forschung, Flucht, Migration, -online.org. Daher stammt auch diese Meldung. nach der Flüchtlingspolitik der EU und dem massenhaften Sterben von Flüchtlingen, die, wenn sie die normalen legalen Wege in die EU benutzen dürften, also Schiffe, Fähren und Straßen, Brücken, dann wären diese Menschen alle noch am Leben, sind inzwischen 19.000 Menschen von dieser EU-Politik getötet worden. Und nun wollen wir uns mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution vom Oktober 2013, der heißt Experimentelle Destabilisierung, der Krieg in Syrien und die geostrategischen Machtpolitiken Russlands, Chinas und der NATO-Staaten. Der Artikel wurde verfasst von Christoph Marischka, er ist Mitarbeiter der Informationsstelle Militarismus in Tübingen, und wer mehr erfahren möchte zu dieser antimilitaristischen Informationsstelle, kann schauen unter imi-online.de. Und wir wenden uns jetzt hier seinem Artikel zu experimentelle Destabilisierung der Krieg in Syrien. In gewisser Weise scheint der mutmaßliche Einsatz von Giftgas in Vororten von Damaskus am 21. August 2013 das Beste zu sein, was der Regierung Assad passieren konnte, denn plötzlich wird sie international wieder als Regierung anerkannt. Der Präsident, dessen Rücktritt etwa die Bundesregierung bereits im Mai 2011 gefordert hatte, beantragte den Beitritt Syriens zur Chemiewaffenkonvention, der von den Vertretern Russlands, den maßgeblichen NATO-Staaten und dem UN-Generalsekretär begrüßt wurde. Gut 2 Jahre zuvor hatte unter anderem die Bundesregierung die diplomatischen Kontakte zur syrischen Regierung fast vollständig eingefroren. Später, gemeinsam mit der EU und den Freunden Syriens, die Nationale Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte als legitime Vertreter der Bestrebungen des syrischen Volkes anerkannt. 2 Jahre lang hatte die Bundesregierung nichts dagegen einzuwenden, dass ihre Partnerstaaten Waffen an die Opposition lieferten. Sie hat auch selbst ihre Hilfslieferungen lieber streng genommen illegal und humanitäre Prinzipien verletzend über den von Rebellen besetzten Grenzposten in die von Rebellen gehaltenen Gebiete geliefert, als mit der syrischen Regierung zusammenzuarbeiten bzw. ihre Hoheit über das syrische Territorium anzuerkennen. Im Rahmen der EU hat sie noch im Mai 2013 mitgetragen, dass das EU-Waffenembargo gegen Syrien nicht verlängert wird, weil unter anderem Frankreich und Großbritannien die Rebellen auch offen und mit schwerem militärischem Gerät unterstützen wollten. Am 10. September 2013 hingegen, knapp 3 Wochen nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff, begrüßte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton die Vorschläge, die syrischen Chemiewaffenbestände unter internationale Kontrolle zu stellen, und bot hierbei die Hilfe der EU an. Weiter heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung: Wir erwarten von den syrischen Autoritäten, volle Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ihre chemischen Waffen bis zu ihrer von unabhängiger Seite bestätigten Zerstörung sicher aufbewahrt werden und nicht in die Hände anderer staatlicher oder nichtstaatlicher Akteure geraten. Das kann geradezu als Aufforderung verstanden werden, unter dem Vorwand, Chemiewaffen zu sichern, noch offensiver gegen die bewaffnete Opposition vorzugehen und die vollständige Herrschaft über das syrische Territorium wiederherzustellen. Die Medien zogen schnell nach. Assad ließ nicht mehr sein Volk bombardieren oder setzte die Luftwaffe gegen die eigene Bevölkerung ein, sondern führte nur noch die Luftschläge gegen bewaffnete Milizen fort. Er war nicht mehr Machthaber, sondern wieder Präsident. Was passiert war, ist bekannt. Am Morgen des 21. August 2013 wurden mehrere Vororte von Damaskus mit Granaten beschossen. Kurz darauf machten schreckliche Videos mit dutzenden Leichen ohne sichtbare Verletzungen und von Sterbenden mit Vergiftungserscheinungen die Runde. Sie sollten aus Orten stammen, die nur wenige Kilometer von dem Hotel entfernt liegen, in dem UN-Inspektoren untergebracht waren, die 3 frühere mutmaßliche Einsätze von Giftgas untersuchen sollten. Die USA, Großbritannien, Frankreich und Israel zeigten sich davon überzeugt, dass Assad oder zumindest sein Regime hinter dem Einsatz standen, behaupteten zunächst auch über Beweise, später nur noch über starke Hinweise darüber zu verfügen. Obama ließ öffentlich militärische Optionen ausarbeiten und verlegte zusätzliche Truppen, insbesondere Kriegsschiffe, in die Region. Frankreich und Großbritannien sowie mehrere Golfmonarchien kündigten ihre Unterstützung für Militärschläge an. Sowohl innenpolitisch wie in der internationalen Öffentlichkeit wuchs der Druck, die von Obama gezogenen roten Linien durchzusetzen und militärisch zu intervenieren. Zugleich zeigten jedoch Umfragen in den beteiligten NATO-Staaten eine deutliche Mehrheit gegen Militärschläge an. Vor allem aber machten China und Russland klar, dass sie einem Mandat hierfür nicht zustimmen würden. Aus den Reihen wichtiger Verbündeter, in diesem Falle auch der im Wahlkampf befindlichen deutschen Bundesregierung, kamen Signale, dass man sich zwar peripher an einem solchen Krieg beteiligen, ihn aber nicht voller Inbrunst gutheißen würde. Das erste Zurückrudern mit der Behauptung, man wolle militärisch nicht den Sturz des Assad-Regimes durchsetzen, sondern dieses nur durch Luftschläge bestrafen, bestärkte international Zweifel an Sinn und Zweck der Intervention. Für einen entschiedeneren Rückzug von der vorherigen Festlegung auf Militärschläge nutzte zunächst der britische Premierminister Cameron, später auch Obama, die Parlamente. Indem sie diese befragten, was beide nicht hätten tun müssen, schufen sie sich eine Möglichkeit, den bevorstehenden neuen Krieg erst einmal aufzuschieben, ohne vollständig das Gesicht zu verlieren. Was für Gründe hatte dieses Vorgehen, die wachsende Skepsis auch innerhalb der strategischen Gemeinschaft und unter den Kriegsbefürwortern? Der wichtigste Grund dafür dürfte darin bestehen, dass nach den Debakeln in Afghanistan und dem Irak eine langfristige Besatzung mit Bodentruppen vermieden werden soll und es unter den bewaffneten syrischen Kräften keine natürlichen Verbündeten des Westens gab, denen man die flankierenden Offensiven am Boden hätte überlassen können. Hinzu kommt ein offensichtlich immenser Respekt vor der syrischen Luftverteidigung, die mit russischer Hilfe noch während des Bürgerkrieges massiv ausgebaut wurde. Die großzügig an die interessierte Öffentlichkeit lancierten vermeintlichen Angriffspläne schienen sich allesamt daran die Zähne auszubeißen, wie mit Cruise Missiles und Drohnen allein die hinter dicht bebauten Küsten verteilte Luftverteidigung ausgeschaltet werden könnte, bevor bemannte Kampfflugzeuge mit schwereren Geschützen die eigentlichen Ziele ins Visier nehmen könnten. Zunehmend wurde in der Debatte außerdem das immense Eskalationspotenzial anerkannt, wenn sich etwa mögliche Gegenschläge vielleicht gar nicht unter Kontrolle oder Zustimmung des Assad-Regimes gegen Israel gerichtet und damit womöglich den Krieg gegen den Iran ausgelöst oder besser offen eskalieren lassen hätten. An dieser Stelle kam dann sicherlich auch der Aspekt der innenpolitischen und internationalen Legitimität ins Spiel. Nicht, dass die NATO-Staaten grundsätzlich Hemmungen hätten, einen völkerrechtswidrigen Krieg auch gegen den Willen einer Mehrheit ihrer Bevölkerung zu führen, aber dazu braucht es dann doch klare strategische Ziele, wie bei der Zerschlagung Jugoslawiens im Kontext der NATO-Osterweiterung und ein gewisses Maß an Geschlossenheit. Alleine mit den Golfmonarchien, ohne klares Ziel, einen völkerrechtswidrigen Krieg zu führen, der Gefahr läuft, in eine Art dritten Weltkrieg auszuarten, das wollten sich auch die USA unter dem Friedensnobelpreisträger Obama nicht mehr wirklich leisten. An dieser Stelle kamen dann die vermeintlich flapsige Aussage des US-Außenministers in London, man könnte auf die Luftschläge verzichten, wenn Syrien seine Chemiewaffen abgibt, und die daraufhin von Russland ins Spiel gebrachte Verhandlungslösung gerade recht. Sie gibt allen Beteiligten Zeit, ihre Ausgangslage zu verbessern. Assad kann die vielleicht nur kurze Phase internationaler Anerkennung nutzen, um gegenüber den Rebellen militärisch weiter Boden zu gewinnen. Die USA nutzen die Zeit offenbar, um in Syrien und den Nachbarstaaten jene Milizen auf- und auszubauen, die sie für den Fall tatsächlicher Luftschläge am Boden brauchen und vermutlich auch an der Konstruktion neuer Legitimationsfiguren hierfür. Und die Bundesregierung braucht sich nicht mitten im Wahlkampf hinter einem Krieg zu stellen, den sie zumindest zu diesem Zeitpunkt und unter den gegebenen Umständen gar nicht will. Deshalb hat sie sich vermutlich auch so schnell und entschieden hinter die Verhandlungslösung in Sachen Chemiewaffen gestellt. Am feinsten heraus scheint gegenwärtig die russische Diplomatie, nachdem sie über 2 Jahre der Kumpanei mit Assad und einer Blockade im Sicherheitsrat bezichtigt wurde und nun als Vermittler auftritt. Mit Syrien und der Lage der Menschen dort hat das alles so wenig zu tun, wie die internationale Politik bezüglich Syriens von Anfang an mit Demokratie und Menschenrechten zu tun hatte. Es waren lange die unterschiedlichen Projektionen auf das verworrene Konglomerat der syrischen Oppositionsgruppen als Revolutionäre, Menschenrechtsaktivisten, Befreiungskämpfer, Milizen, Söldner, Dschihadisten und Terroristen, in denen sich die politischen und internationalen Auseinandersetzungen ausgedrückt, während sie in Syrien selbst die Militarisierung, die Barbarisierung und das Blutvergießen vorangetrieben haben. Es sollte außer Frage stehen, dass etwa im Falle Deutschlands die Rücktrittsforderung an Assad, die Anerkennung der Opposition, die Förderung von Gesprächskreisen zum Day After und die Gründung einer Arbeitsgruppe wirtschaftlicher Aufbau und Entwicklung mit Vertretern der Opposition noch vor der Eskalation zum Bürgerkrieg die Diskussionen um eine militärische Intervention zugunsten der Rebellen bei ausbleibender Verurteilung terroristischer Akte und Massaker gegen die Regierung und ihre Anhänger, die Duldung der Aufrüstung und die geheimdienstliche Unterstützung des militarisierten Aufstandes zumindest dazu beigetragen haben, dass die Opposition nicht nur zu den Waffen gegriffen hat, sondern in der Hoffnung, zukünftig selbst die Macht im Staat zu übernehmen, auch in Gebiete vorgestoßen ist, deren Bevölkerung mehrheitlich hinter Assad standen oder zumindest mit dem Aufstand nicht sympathisierten. Die unterschiedlichen Projektionen auf den Widerstand sind nun vorübergehend nicht minder irreführende, aber dennoch ehrlicheren Personalisierungen gewichen. Obamas Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Er dürfe keine Schwäche zeigen. Kamerun sei vom Parlament gedemütigt worden und Merkel habe sich blamiert, als sie beim G20-Treffen in St. Petersburg nicht sofort eine Erklärung unterzeichnet hat, mit der sie sich und damit gleich die ganze EU hinter eine US-Militärintervention gestellt hat. Das Gerede vom starken Mann verschleiert ebenso wie die Projektionen auf die revolutionären, die zugrunde liegenden Dynamiken internationaler Politik. Die Politik der NATO-Staaten hat sich im Kontext von Ideologien der humanitären Intervention und der Schutzverantwortung zunehmend auf die experimentelle Destabilisierung von politischen Gefügen ausgerichtet, die sich in ihrer Wirtschafts- oder ihrer Bündnispolitik als unzuverlässig erweisen. In Syrien, das als enger Partner des Iran gilt, wurden die aufkeimenden Proteste im Zuge der Ereignisse 2011 in Tunesien und Ägypten entsprechend als Möglichkeit wahrgenommen, ein unliebsames Regime zu destabilisieren und zu ersetzen. Ganz anders als die Proteste etwa in Bahrain, die von einer schiitischen Bevölkerungsmehrheit getragen waren und damit im Verdacht standen, iranischen Interessen Vorschub zu leisten. Aus keinem NATO-Staat kam hier die Aufforderung nach einem Rücktritt des Königs. Deutschland hielt an seinen umstrittenen Waffenlieferungen an die Staaten des Golfkooperationsrates fest. Es ist bemerkenswert und bedenklich, dass sich zivilgesellschaftliche Netzwerke wie Adopt a Revolution und sogar linksradikale Strukturen aus dem IL-Spektrum diesen doppelten Standards anpassen. Zugleich und vielleicht deshalb gibt es jedoch auch entgegengesetzte Tendenzen innerhalb der Linken, die dazu tendieren, Assad zu glorifizieren und die russische Außenpolitik zu feiern. Es hat einen wahren Kern, dass die russische Diplomatie gegenwärtig und in Bezug auf Syrien den Vorrang der Diplomatie vor der Kriegführung, das Völkerrecht und das Souveränitätsprinzip verteidigt. Auch das allerdings geschieht vor dem Hintergrund geopolitischer Interessen, ungeklärter Territorialkonflikte und hat nichts mit den Interessen der syrischen Bevölkerung zu tun. Im Gegenteil, Russland bietet sich damit als Partner, vor allem in Sachen Luftverteidigung und Propaganda, gerade besonders repressiven Regimen an, um sie vor einem von außen geförderten Regime-Change zu bewahren. Es ergibt sich somit eine Konstellation zwischen experimenteller Destabilisierung unerwünschter Regime durch die NATO-Staaten und der Verteidigung autoritärer Systeme durch China und Russland. Jede Revolte droht, dazwischen erstickt und zerrieben zu werden und muss neue Wege suchen. Die Sabatistas in Mexiko haben womöglich Antworten. Die syrische Exilopposition und andere Befreiungsbewegungen, die sich auf Luftunterstützung der NATO verlassen, scheinen keine zu haben. Nach der nächsten Musik bleiben wir bei der Graswurzelrevolution, der anarcho-pazifistischen Zeitung, die in Münster herausgegeben wird, und schauen, was für syrische anarchistische Stimmen es dort gibt, und ein Interview mit einem Vertreter. Thank you. abschließend wollen wir euch noch den Artikel Ein anarchistischer Blick auf den syrischen Widerstand. Dies ist ein Gespräch von Joshua Stevens mit dem syrischen Anarchisten Nadia Atassi. Wir haben euch hier Ausschnitte oder einen Großteil eingesprochen. Und Nadia Atassi pendelt zwischen Beirut und den USA inzwischen und betreibt eine Homepage, einen Blog, der lautet darthnader.net, also D-A-R-T-H, dann nader.net. Und mit ihm wird dieses Interview geführt und es wird versucht herauszufinden, inwieweit Nadia Atassi auch den großen Einfluss syrischer Anarchistinnen auf Anarchistinnen in anderen Ländern sieht. Und der Einfluss von Anarchistinnen lässt sich ja nicht nur in Syrien feststellen, sondern genauso durch zum Beispiel das Auftreten eines angeblichen schwarzen Blocks in Ägypten. Aber jetzt zu Syrien und zu dem Interview von Joshua Stevens mit Nadia Atassi. Der Artikel heißt Ein anarchistischer Blick auf den syrischen Widerstand. Anarchistinnen waren von Anfang an in der syrischen Revolution aktiv und haben auch darüber geschrieben. Wissen Sie etwas darüber, welche Aktivitäten es davor gab? Gab es bedeutende Ereignisse, in denen sich Anarchismus in Syrien geäußert hat? Wegen des autoritären Charakters des syrischen Regimes gab es vor der Revolution immer sehr wenig Handlungsspielraum. Wenn wir jedoch vom Anarchismus im arabischen Raum sprechen, dann kamen bedeutende Stimmen aus Syrien. Obwohl es keine Organisation gab, die explizit anarchistisch war, gewannen syrische Blogger und Autoren mit anarchistischen Einflüssen in den letzten 10 Jahren immer mehr Bedeutung in der Szene. Mazen Kamal Mas ist ein syrischer Anarchist, der in den letzten Jahren viel geschrieben hat. Seine Texte beinhalten viel anarchistische Theorie, die er auf aktuelle Anlässe bezog. Und er war eine bedeutende Stimme des arabischen Anarchismus lange bevor der Aufstand begann. Er hat viel auf Arabisch geschrieben und kürzlich hielt er einen Vortrag in einem Café in Kairo mit dem Titel »Was ist Anarchismus?« Bezüglich der Organisation war die Situation jedoch eine andere. In der repressiven Landschaft eines autoritären Regimes mussten viele kreativ sein und Möglichkeiten, die sich ihnen boten, nutzen, um irgendeine Form von Bewegung zu organisieren. Das hat de facto zu einer dezentralen Art, sich zu organisieren, geführt. Zum Beispiel entstanden während der zweiten palästinensischen Intifada und des Irakkrieges Studierendenbewegungen an den syrischen Universitäten. Das war eine Art öffentlicher Unmutsäußerung, die das Regime tolerierte. Es wurden Demonstrationen organisiert, um gegen den Irakkrieg zu demonstrieren oder in Solidarität mit der palästinensischen Intifada. Obwohl viele Mukabarat-Mitglieder diese Bewegungen infiltrierten und streng überwachten, handelte es sich dabei um eine rein spontane Erhebung seitens der Studierenden. Und obwohl sich die Studierenden sehr bewusst waren, wie stark sie überwacht wurden, der Mukabarat begleitete die Demos mit Notizbüchern, in die sie die gerufenen und auf Transparente geschriebenen Parolen notierten, nutzten sie diesen kleinen politischen Handlungsspielraum, der ihnen gewährt wurde, um schrittweise auch innenpolitische Themen im Rahmen des vom Regime gewährten Protestes zu außenpolitischen Themen anzusprechen. Eines der gewagtesten Ereignisse, von denen ich gehört habe, war, als Studierende der Aleppo-Universität während eines Protests gegen den Irakkrieg Schilder mit dem Slogan »Nein zur Notstandsgesetzgebung« hochhielten. In Syrien gelten seit 1963 Notstandsgesetze. Solche Aktionen hat es bis dahin noch nicht gegeben. Viele der Studierenden, die sich während dieser Proteste spontan als charismatische Organisatoren hervorgetan haben, verschwanden zu einem sehr frühen Zeitpunkt der jetzigen Aufstände. Das Regime war misstrauisch gegenüber den Netzwerken der Aktivisten, die aus den vorangegangenen Bewegungen entstanden sind, und ist deshalb gegen diese friedlichen Aktivisten vorgegangen, von denen es wusste, dass sie eine Bedrohung darstellen könnten. Und gleichzeitig wurde das Regime nachsichtiger mit den Netzwerken der Dschihadisten und ließ Ende 2011 hunderte von ihnen aus dem Gefängnis frei. An der Aleppo-Universität gibt es zufälligerweise eine sehr bekannte Studierendenbewegung, die den Aufstand unterstützt, so dass die Uni auch als Universität der Revolution bekannt ist. Später hat das Regime die Universität angegriffen und viele Studierende im Architekturinstitut getötet. Sie haben sich kürzlich auf Ihrem Blog über eine mögliche US-Intervention als eine Art Folge einer iranischen und russischen Intervention zugunsten Assads und islamistischer Intervention in revolutionäre Bewegungen geschrieben. Fast wie kürzlich in Ägypten scheinen Anarchistinnen eine herausragende Stimme zu sein, die sich gegen zwei unbefriedigende Säulen in der Berichterstattung der Mainstream-Medien erhebt. Eine Stimme, die von Selbstorganisierung spricht. Ist das eine zutreffende Interpretation? Ja, ich glaube, das stimmt. Aber ich würde auch ein paar Dinge klarstellen. Am Beispiel Syrien gibt es viele, auf die diese Beschreibung zutrifft. Nicht nur auf AnarchistInnen, sondern auch auf TrotzkistInnen, MarxistInnen, Linke und sogar auf einige Liberale. Der ständige Verweis auf Selbstbestimmung basiert auch auf Autonomie und Dezentralisierung und nicht auf der irgendwie nationalistischen, zentralisierten Selbstbestimmung eines Volkes nach Wilsons Vorstellung. Es geht darum, dass SyrerInnen ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen, nicht im nationalistischen Sinn, sondern auf mikropolitischer Ebene. Syrische Selbstbestimmung bedeutet zum Beispiel nicht, dass es eine Linie gibt, der alle SyrerInnen folgen, sondern dass jede Person ihre eigene Linie bestimmt, ohne dass andere Einfluss darauf nehmen. Syrische KurdInnen haben in dieser Konzeption zum Beispiel auch das Recht auf volle Selbstbestimmung, anstatt sie in eine beliebige syrische Identität zu zwingen und zu sagen, dass alle Menschen, denen diese Identität zugeschrieben wird, das gleiche Schicksal teilen. Sprechen wir über Parteien, wie zum Beispiel das Regime, aber auch seine ausländischen Verbündeten und die Dschihadisten, die gegen syrische Selbstbestimmung sind. Das sind sie aber nicht, weil es eine Idee syrischer Selbstbestimmung gibt, gegen die sie sind, sondern sie wollen ihre eigene Idee allen anderen aufzwingen. Das Regime ist und war immer gegen syrische Selbstbestimmung, weil es die gesamte politische Macht in den Händen hält und sich weigert, sie zu teilen. Die Islamisten sind gegen syrische Selbstbestimmung, nicht weil es ihnen ihre islamistische Tugend verbietet, deshalb sind auch viele Liberale gegen sie, sondern weil sie ein Bild vor Augen haben, wie eine Gesellschaft funktionieren sollte. Das wollen sie anderen aufzwingen. Auch das ist gegen die syrische Selbstbestimmung. Die Alliierten des Assad-Regimes, Iran, Russland und verschiedene ausländische Milizen sind gegen syrische Selbstbestimmung, weil sie entschlossen sind, dieses Regime zu stützen, weil sie sich entschieden haben, dass ihre geopolitischen Interessen über denen der SyrerInnen stehen, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Die Berichterstattung der Mainstream-Medien versucht immer, Menschen so darzustellen, als würden sie in Verhältnissen leben, in denen es nur zwei Seiten gibt. Aber die syrische Revolution brach aus, als die Menschen Selbstbestimmung von der einen Partei forderten, die sie ihnen verwehrte, dem Regime von Bashar al-Assad. Mit der Zeit betraten andere Akteure die Bühne, die den SyrerInnen ebenfalls ihre Selbstbestimmung absprachen, darunter auch einige, die gegen das Regime kämpfen. Aber die Position war es nie, einfach gegen das Regime zu sein, um gegen das Regime zu sein. Von unseren GenossInnen in Ägypten vermute ich auch, dass sie gegen die Muslimbruderschaft sind, um gegen die Muslimbruderschaft zu sein. Das Regime nahm den Menschen die Selbstbestimmung. Sollte das Regime mit dem Ergebnis abgesetzt werden, dass andere an dessen Stelle treten, die SyrerInnen dominieren, sollte das nicht als Erfolg gesehen werden. Als in Ägypten die Muslimbruderschaft an die Macht kamen, machten diejenigen, die sie für eine Beleidigung der Revolution hielten, mit dem Slogan »Die Revolution geht weiter, weiter«. Das wird auch in Syrien passieren, wenn nach dem Sturz des Regimes eine Partei an die Macht kommt, die SyrerInnen nicht ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen lässt. Als ich Mohamed Bami dieses Jahr interviewte, sprach er über Syrien als ein sehr interessantes Beispiel dafür, dass Anarchismus die treibende Methode vor Ort sei. Er hob besonders hervor, dass wenn Menschen von Organisierung in der syrischen Revolution hört, dann von Komitees und anderen Formen hört, die sehr horizontal und autonom sind. Seine Vermutung scheint von Berichten von Menschen wie Budur Hasan genährt zu werden, die Leben und Arbeit Omar Aziz dokumentierten. Sehen Sie diesen Einfluss bei dem, was Ihre Genossinnen machen und berichten? Ja, das beschreibt Anarchismus so, wie er gesehen werden sollte, als eine Vielzahl bestimmter Praktiken, statt als Ideologie. Viele Organisierungsansätze im syrischen Aufstand hatten einen anarchistischen Ansatz, wenn auch nicht explizit. Ein Beispiel ist die Arbeit, die der Märtyrer Omar Aziz bei der Entstehung der lokalen Räte leistet, was Tahir, ICN und Budur Hasan sehr gut dokumentierten. Aziz betrachtete diese Räte im Kern als Organisationen, wo Selbstverwaltung und gegenseitige Hilfe gedeihen können. Ich denke, dass Omars Vision der Arbeitsweise der lokalen Räte Leben eingehaucht hat, Auch wenn Mensch erwähnen muss, dass die Räte den Fokus auf Selbstverwaltung aufgegeben haben und sich dafür auf Medienarbeit und auf das Beschaffen von Hilfe konzentrieren. Aber ihre Arbeitsweise basiert immer noch auf den Prinzipien der gegenseitigen Hilfe, der Kooperation und des Konsens. Die Stadt Yarmouk, die zwischen Damaskus und Homs liegt, ist die Kommune des syrischen Aufstands. Neben dem Vorbild für religiöse Koexistenz, viele Christinnen leben in der Stadt, wurde Yarmouk auch Vorbild für Autonomie und Selbstverwaltung in Syrien. Nachdem sich die Sicherheitskräfte des Regimes auf Befehl Assads aus Yarmouk zurückgezogen haben, um woanders eingesetzt zu werden, füllten die BewohnerInnen die Lücke und erklärten, wir organisieren jetzt alle Aspekte des Stadtlebens selbst. Angefangen von der Stadtgestaltung bis zur Umbenennung der Schule in Freiheitsschule ist Yarmouk das Beispiel dafür, wie viele SyrerInnen, mich eingeschlossen, hoffen, dass das Leben nach Assad aussehen wird. Andere Gegenden, die von reaktionären Dschihadis kontrolliert werden, zeichnen ein dunkleres Bild von der Zukunft. Aber nichtdestotrotz ist es wichtig anzuerkennen, dass es Alternativen gibt. Die Revolutionäre Jugend Syriens ist ein Netzwerk von AktivistInnen, das hauptsächlich in Damaskus aktiv ist. Eigentlich aber über das ganze Land verstreut. Sie sind eine clandestine Organisation, die extrem wagemutige Demonstrationen machen, oft im Herzen des regimekontrollierten Damaskus, vermummt und mit Symbolen und Fahnen der syrischen Revolution zusammen mit kurdischen Fahnen, einem weiteren Tabu in Syrien. In Daraya, im Umland von Damaskus, wo es von Seiten des Regimes immer wieder zu schweren Kämpfen kommt, seit die Stadt im November 2012 in die Hände der Rebellen gefallen ist, haben sich einige BewohnerInnen inmitten all der Kämpfe entschieden, sich zusammenzutun und eine Zeitung zu gründen, die sie Enab Baladi, was so viel bedeutet wie Trauben von hier, da Daraya eine berühmte Traubenstadt ist. Die Zeitung berichtet sowohl darüber, was in Daraya vor Ort als auch im Rest von Syrien passiert. Die wird gedruckt und gratis in der ganzen Stadt verteilt. Die Prinzipien Selbstverwaltung, Autonomie, gegenseitige Hilfe und Kooperation gibt es in vielen Organisationen innerhalb des Aufstands. Die Organisationen, die nach einigen dieser Prinzipien handeln, tragen die Totalität des Aufstands nicht mit. Es gibt reaktionäre Elemente, sektiererische Elemente, imperialistische Elemente. Aber davon haben wir ja schon immer viel gehört, oder nicht? Es gibt Leute, die auf Basis guter Prinzipien großartige Arbeit machen und Unterstützung verdienen. Oh, war der linke Medienspiegel im Oktober. Die nächste Sendung wird es am zweiten Donnerstag im November geben und die Wiederholung am Freitag dann vormittags um 10. Die erste Strahlung um 19 Uhr am Donnerstag am 2. im November. Und wenn ihr noch mehr zu den Artikeln erfahren wollt und dergleichen mehr, dann findet ihr den Link Medienspiegel online unter medienspiegel.blogsport.de. Und tschüss. Machen mich ganz glücklich. Schön, sehr gut.